Mitte 2018 habe ich schließlich angefangen, Deutsch perfekt zu lesen. Zuerst habe ich über einen Monat gebraucht, um alle Inhalte zu verstehen. Ich habe in Wörterbüchern eine große Menge an Begriffen gesucht, auch wenn im Heft neben jedem Artikel schon ein Glossar ist. Jetzt lese ich die komplette Zeitschrift in weniger als 2 Wochen und freue mich immer auf das neue Exemplar. Das Sprechen ist bis heute noch schwer für mich. Deshalb habe ich mich jetzt zu einem Konversationskurs angemeldet und lese jeden Tag einen Zeitungsartikel laut vor. Ich suche jetzt auch einen Job und habe mich schon beworben. Hoffentlich klappt es bald mit der Arbeit. Aus ihrer Erfahrung hat Idalia López-Gorestieta noch einen Tipp. Ein Besuch der Aussichtsplattform des Main Towers ist toll. Auch sehr schön ist eine Schifffahrt auf dem Main. Danach kann man noch ein Bier im Main-Café trinken. Bei allen diesen Aktivitäten hat man einen wirklich schönen Blick auf die Skyline von Frankfurt. Im Theater gibt es viele interessante Dinge zu sehen. Wiederholen Sie die Wörter nach dem Signal und hören Sie eine Erklärung dazu.